Die staatliche Verwaltung für Nanotechnik der TVRK erzielt bei der Erreichung des Spitzenniveaus große Erfolge. Das Spurelement Nanodüngemittel, das Nanokorrekturwasser, die Wasserreinigungsanlage und weitere Produkte dieser Verwaltung wurden in mehrere Einheiten eingeführt. Das Spurelement Nanodüngemittel und das Nanokorrekturwasser tragen in den über 300 Einheiten der Landwirtschaft zur Steigerung der Getreideernte groß bei. Auch in den Bereichen Forstwirtschaft, Obstbau, Blumen und Pilzzucht sind diese für die Wachstumsförderung sehr wirkungsvoll. Die Wasserreinigungsanlage mittels der Nanotitan-Elektrode wird in verschiedenen Einheiten wie im Wasserpark Kumunsu und den Freizeitzentren Jugyong und Changwangon zur Sicherung des klaren Wassers viel benutzt und erfreut sich auch im Ausland großer Beliebtheit. Auch weitere Produkte wie die atoxische umweltfreundliche Anstrichstoffe für die Schiffe werden in verschiedenen Bereichen der Volkswirtschaft benutzt. Die Unis und Hochschulen wie die Medizinische Hochschule Pyongyang der Kim-Il-sung-Universität und die Technische Universität Kimchae veröffentlichen viele wissenschaftliche Forschungserfolge, die zur Entwicklung der Wirtschaft des Landes und Förderung der Gesundheit des Volkes beitragen.